Der alte Tod sah immer so verhungert aus. Na ja, ich habe in diesem Jahrhundert ein bisschen Fett angesetzt. Das Geschäft ging gut. Ein Krieg gibt dem anderen die Hand. Wie die Fliegen kleben die Toten an den Wänden dieses Jahrhunderts. Wie die Fliegen liegen sie steif und vertrocknet auf der Fensterbank der Zeit. Aber das Rülpsen, warum dieses grässliche Rülpsen? Überfressen, glatt überfressen, das ist alles. Entschuldigung. Kinder, Kinder, und ich kann es nicht ändern. Kinder, meine Kinder. Na, dann gute Nacht, Alter. Geschlafen. Pass auf, dass du nicht auch noch ins Wasser fällst. Es ist finster, ganz finster. Geh nach Haus. Alter, du änderst es doch nicht. Wein nicht über den, der hier eben Plumps gemacht hat. Der mit dem Soldatenmantel und der Bürstenfrisur. Du weinst dich zugrunde. Die heute abends am Wasser stehen, das sind nicht mehr Liebespaare und Dichter. Der hier, der war noch einer von denen, die nicht mehr wollen oder nicht mehr mögen. Lass ihn. Heul nicht, Alter. Du holst dich zugrunde. Das war nur einer von denen, die nicht mehr können. Einer von der großen grauen Zahl. Einer nur. Wo bin ich? Wo bin ich denn hier? Bei mir. Bei dir? Und wer bist du? Wer soll ich denn sein, du Küken, wenn du in St. Pauli von den Landungsbrücken ins Wasser springst? Die Elbe? Ja, die. Die Elbe. Du bist die Elbe. Ach, da hast du deine Kinderaugen auf. Wie? Du hast wohl gedacht, ich wäre ein romantisches junges Mädchen mit blassgrünem Teint, Typ Ophelia, mit Wasserrosen im aufgelösten Haar. Du hast am Ende gedacht, du könntest in meinen süßduftenden Lilienarmen die Ewigkeit verbringen. Nee, mein Sohn, das war ein Irrtum von dir. Ich bin weder romantisch noch süßduftend. Ein anständiger Fluss stinkt, jawohl, nach Öl und Fisch. Was willst du hier? Pennen. Da oben halte ich das nicht mehr aus. Das mache ich nicht mehr mit. Pennen will ich tot sein. Mein ganzes Leben lang tot sein. Und pennen. Endlich in Ruhe pennen. 10.000 Nächte pennen. Du willst auskneifen, du Grünschnabel. Was? Du glaubst, du kannst das nicht mehr aushalten, wa? Da oben, wie? Bei Nacht und Nebel ins Wasser steigen, weil man nicht mehr kann. Was kannst du denn nicht mehr, du gerade eben Angefangener? Alles, alles kann ich nicht mehr da oben. Ich kann nicht mehr hungern, ich kann nicht mehr humpeln und vor meinem Bett stehen und wieder aus dem Haus raushumpeln, weil das Bett besetzt ist. Ich kann das nicht mehr, verstehst du? Nein, du Rotznase von einem Selbstmörder. Nein, hörst du? Glaubst du etwa, weil deine Frau nicht mehr mit dir spielen will, weil du hinken musst und weil dein Bauch knurrt, deswegen kannst du hier bei mir unter den Rock kriechen? Einfach so ins Wasser jumpen? Du, wenn alle, die Hunger haben, sich ersaufen wollten, dann würde die gute alte Erde kahl wie die Glatze eines Möbelpackes werden. Kahl und blank. Nein, gibt es nicht, mein Junge. Bei mir kommst du mit solchen Ausflüchten nicht durch. Bei mir wirst du abgemeldet. Die Hosen sollte man dir stramm ziehen, Kleine, jawohl. Auch wenn du 6 Jahre Soldat warst. Alle waren das. Und die hinken alle. Irgendwo. Such dir ein anderes Bett, wenn deins besetzt ist. Ich will dein armseliges bisschen Leben nicht. Du bist mir zu wenig, mein Junge. Lass dir das von einer alten Frau sagen. Lebe erst einmal. Lass dich treten. Tritt wieder. Wenn du den Kanal voll hast hier bis oben, wenn du lahmgestrampelt bist und wenn dein Herz auf allen Vieren angekrochen kommt, dann können wir wieder über die Sache reden. Aber jetzt machst du keinen Unsinn, klar? Jetzt verschwindest du hier, mein Goldjunge. Deine kleine Handvoll Leben ist mir verdammt zu wenig. Behalt sie. Ich will dir etwas sagen, ganz leise, ins Ohr. Du, komm her. Ich scheiß auf deinen Selbstmord. Pass gut auf, was ich mit dir mache. Hallo! Werf diesen Kleinen hier bei Blankenese wieder auf den Sand. Er will es noch mal versuchen, hatte mir eben versprochen. Aber sachte. Er sagt, er hat ein schlimmes Bein. Der Lausebengel. Der Grüne. Wer ist da? Mitten in der Nacht. Hier am Wasser. Hallo! Wer ist denn da? Ich. Danke. Und wer ist das? Ich? Ich bin der andere. Der andere? Welcher andere? Der von gestern. Der von früher. Der andere von immer. Der Ja-Sager. Der Antworter. Der von früher, von immer. Du bist der andere von der Schulbank, von der Eisbahn, der vom Treppenhaus. Der aus dem Schneesturm bei Smolensk und der aus dem Bunker bei Gorodok. Und der von Stalingrad, der andere. Bist du der auch? Der auch. Und auch der von heute Abend. Ich bin auch der andere von morgen. Morgen. Morgen gibt es nicht. Morgen ist ohne dich. Hau ab, du hast kein Gesicht. Du wirst mich nicht los. Ich bin der andere, der immer da ist. Morgen, an den Nachmittagen, im Bett, nachts. Hau ab, ich hab kein Bett. Ich lieg hier im Dreck. Ich bin auch der vom Dreck. Ich bin immer. Du wirst mich nicht los. Du hast kein Gesicht. Geh weg. Du wirst mich nicht los. Ich habe 1000 Gesichter. Ich bin die Stimme, die jeder kennt. Ich bin der andere, der immer da ist. Der andere Mensch. Der Antworter. Der lacht, wenn du weinst. Der antreibt, wenn du müde wirst. Der Antreiber, der heimliche, unbequeme bin ich. Ich bin der Optimist, der an den Bösen das Gute sieht und die Lampen in der finstersten Finsternis. Ich bin der, der glaubt, der lacht, der liebt. Ich bin der, der weitermarschiert, auch wenn gehumpelt wird. Und der Ja sagt, wenn du Nein sagst. Der Ja-Sager bin ich. Und der... Sag ja so viel, wie du willst. Geh weg. Ich will dich nicht. Ich sage nein. Nein. Nein. Geh weg. Ich sage nein. Hörst du? Ich höre. Deswegen bleibe ich ja hier. Wer bist du denn, du Neinsager? Ich heiße Beckmann. Vornamen hast du wohl nicht, Neinsager. Nein. Seit gestern. Seit gestern heiße ich nur noch Beckmann. Einfach Beckmann. So wie der Tisch Tisch heißt. Wer sagt Tisch zu dir? Meine Frau. Nein, die meine Frau war. Ich war nämlich 3 Jahre lang weg in Russland. Und gestern kam ich wieder nach Hause. Das war das Unglück. 3 Jahre sind viel, weißt du? Beckmann, sagte meine Frau zu mir. Einfach nur Beckmann. Und dabei war man 3 Jahre weg. Beckmann, sagte sie, wie man zu einem Tisch Tisch sagt. Möbelstück Beckmann. Stell es weg, das Möbelstück Beckmann. Siehst du, deswegen habe ich keinen Vornamen mehr. Verstehst du? Und warum liegst du nun hier im Sand? Mitten in der Nacht? Hier am Wasser? Weil ich nicht hochkomme. Ich habe mir nämlich ein steifes Bein mitgebracht. So als Andenken. Solche Andenken sind gut, weißt du? Sonst vergisst man den Krieg so schnell. Und das wollte ich doch nicht. Dazu war doch alles zu schön. Kinder, Kinder, war das schön. Und deswegen liegst du hier abends am Wasser? Ich bin gefallen. Ach. Gefallen? Ins Wasser? Nein, nein, nein, du! Hörst du, ich wollte mich reinfallen lassen. Mit Absicht. Ich konnte es nicht mehr aushalten, dieses Gehumpel und Gehinke. Und dann die Sache mit der Frau, die meine Frau war. Sagt einfach Beckmann zu mir, so wie man zu Tisch Tisch sagt. Und der andere, der bei ihr war, der hat gegrinst. Und dann dieses Trümmerfeld, dieser Schuttacker hier zu Hause, hier in Hamburg. Und irgendwo da unten liegt mein Junge. Ein bisschen Mut und Mörtel und Matsch. Menschenmut, Knochenmörtel. Er war gerade 1 Jahr alt und ich hatte ihn noch nicht gesehen. Aber jetzt sehe ich ihn jede Nacht. Und unter den 10.000 Steinen. Schutt, weiter nichts als ein bisschen Schutt. Das konnte ich nicht aushalten, dachte ich. Und da wollte ich mich fallen lassen. Wäre ganz leicht, dachte ich. Vom Ponton runter, plumps, aus, vorbei. Plumps, aus, vorbei? Du hast geträumt. Du liegst doch hier auf dem Sand. Geträumt? Ja, vor Hunger geträumt. Ich habe geträumt, sie hätte mich wieder ausgespuckt, die Elbe. Sie wollte mich nicht. Ich sollte es noch mal versuchen, meinte sie. Ich hätte kein Recht dazu. Ich wäre zu grün, sagte sie. Sie sagte, sie scheißt auf mein bisschen Leben. Das hat sie mir ins Ohr gesagt. Scheißt, hat sie gesagt, und gekeift hat sie wie eine Alte vom Fischmarkt. Das Leben ist schön, hat sie gemeint. Und ich liege hier mit nassen Klamotten am Strand von Blankenese. Und mir ist kalt. Immer ist mir kalt. In Russland war mir lange genug kalt. Ich habe es satt, das ewige Frieren. Und diese Elbe, diese verdammte alte... Ja, das habe ich vor Hunger geträumt. Was ist da? Kommt einer. Ein Mädchen oder sowas. Da hast du sie schon. Ist da jemand? Da hat doch eben jemand gesprochen. Hallo? Ist da jemand? Ja, hier liegt einer. Hier unten, am Wasser. Was machen Sie da? Warum stehen Sie denn nicht auf? Ich liege hier, das sehen Sie doch. Halb an Land und halb im Wasser. Aber warum denn? Stehen Sie doch auf. Ich dachte erst, da liege ein Toter, als ich den dunklen Haufen hier am Wasser sah. Oh ja, ein ganz dunkler Haufen ist das, das kann ich Ihnen sagen.

Aber nun ist der Krieg aus. Nun will ich pennen. Nun gebe ich Ihnen die Verantwortung zurück, Herr Oberst. Ich will sie nicht mehr. Ich gebe sie Ihnen zurück, Herr Oberst. Aber mein lieber Beckmann, Sie erregen sich unnötig. So war das doch gar nicht gemeint. Doch. Doch, Herr Oberst. So muss das gemeint sein. Verantwortung ist doch nicht nur ein Wort, eine chemische Formel, nach der helles Menschenfleisch in dunkle Erde verwandelt wird. Man kann doch Menschen nicht für ein leeres Wort sterben lassen. Irgendwo müssen wir doch hin mit unserer Verantwortung. Die Toten antworten nicht. Gott antwortet nicht. Aber die Lebenden, die fragen. Die fragen jede Nacht, Herr Oberst. Wenn ich dann wach liege, dann kommen sie und fragen. Frauen, Herr Oberst, traurige, trauernde Frauen. Alte Frauen mit grauem Haar und harten, rissigen Händen. Junge Frauen mit einsam sehnsüchtigen Augen. Kinder, Herr Oberst, Kinder. Viele, viele Kinder. Und die flüstern dann aus der Dunkelheit. Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Vater? Unteroffizier Beckmann, Unteroffizier Beckmann, wo haben Sie meinen Mann? Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Sohn? Wo ist mein Bruder? Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Verlobter? Unteroffizier Beckmann, Unteroffizier Beckmann, wo, wo, wo? So flüstern sie, bis es hell wird. Es sind nur 11 Frauen, Herr Oberst. Bei mir sind es nur 11. Wie viele sind es bei Ihnen, Herr Oberst? 1000? 2000? Schlafen Sie gut, Herr Oberst? Dann macht es Ihnen wohl nichts aus, wenn ich Ihnen zu den 2000 noch die Verantwortung für meine 11 dazugebe. Können Sie schlafen, Herr Oberst? Mit 2000 nächtlichen Gespenstern? Können Sie überhaupt leben, Herr Oberst? Können Sie eine Minute leben, ohne zu schreien, Herr Oberst? Herr Oberst, schlafen Sie nachts gut? Ja? Dann macht es Ihnen ja nichts aus. Dann kann ich wohl nun endlich pennen. Wenn Sie so nett sind und Sie wieder zurücknehmen, die Verantwortung, dann kann ich wohl nun endlich in aller Seelenruhe pennen. Seelenruhe, das war es. Ja, Seelenruhe, Herr Oberst. Und dann schlafen. Mein Gott. Herr junger Mann, junger Mann. Ich weiß nicht recht, ich weiß nicht recht. Sind Sie nun ein heimlicher Pazifist? Hä? So ein bisschen destruktiv. Ja? Ja, aber mein Lieber, ich glaube ja, Sie sind ein kleiner Schelm. Wie? Habe ich recht? Na, sehen Sie, Sie sind ein Schelm. Was? Köstlich, meine, Sie haben wirklich einen Bogen raus. Na, dieser abgründige Humor. Wissen Sie, mit dem Zeug, mit der Nummer, da können Sie so auf die Bühne. So auf die Bühne! Diese blödsinnige Brille, diese ulkige, versaute Frisur. Sie müssten das Ganze mit Musik bringen. Ja, mein Gott, dieser köstliche Traum. Die Kniebeugen mit Xylophonmusik. Also, mein Lieber, Sie müssen so auf die Bühne. Ja, die Menschheit lacht sich ja kaputt. Ich hatte im ersten Moment gar nicht begriffen, dass Sie so eine komische Nummer bringen wollten. Ich dachte wahrhaftig, Sie hätten so eine leichte Verwirrung im Kopf. Ich hab doch nicht geahnt, was Sie für ein Komiker sind. Na, also, mein Lieber, Sie haben uns wirklich einen so reizenden Abend bereitet. Das ist eine Gegenleistung wert. Wissen Sie was? Gehen Sie runter zu meinem Chauffeur, nehmen Sie sich warm Wasser, waschen Sie sich, nehmen Sie sich den Bart ab, machen Sie sich menschlich und dann lassen Sie sich vom Chauffeur einen von meinen alten Anzügen geben. Ja, ja, das ist mein Ernst. Schmeißen Sie Ihre zerrissenen Klamotten weg. Ziehen Sie sich einen alten Anzug von mir an. Ja, doch, doch, doch, doch, doch, das dürfen Sie ruhig annehmen. Und dann werden Sie erst mal wieder ein Mensch. Mein lieber Junge, werden Sie erst mal wieder ein Mensch. Ein Mensch? Werden? Ich soll erst mal wieder ein Mensch werden? Ich soll ein Mensch werden? Ja, was seid denn ihr? Menschen? Menschen? Wie seid ihr Menschen? Ah! Nein! Er bringt uns um! Nein! Ah! Hat die Lampe fest. Sind Sie, das Licht ist aus. Mutter hat die Lampe umgestoßen. Ruhig, Kinder! Mach doch mal Licht! Ja, wo ist denn die Lampe? Da ist sie ja schon. Gott sei Dank, dass wieder Licht ist. Und der Kerl ist weg. Er sah mir gleich nicht ganz einwandfrei aus, der Bruder. 1, 2, 3, 4. Nein, es ist alles noch da. Nur der Aufschnittteller ist zerbrochen. Zum Donnerwetter, ja. Worauf hat er es denn abgesehen? Vielleicht war er wirklich bloß blöde. Nein, seht ihr? Die Rumflasche fehlt. Gott, Vater, dein schöner Rum. Und das halbe Brot ist auch weg. Was, das Brot? Das Brot hat er mitgenommen? Ja, was will er denn mit dem Brot? Na, vielleicht will er das essen. Oder versetzen, diese Kreise schrecken ja vor nichts zurück. Ja, vielleicht will er das essen. Ja, aber das trockene Brot? Die Leute haben recht. Prost. Oh, der wärmt. Nein, die Leute haben recht. Prost. Sollen wir uns hinstellen und um die Toten trauern, wo er uns selbst dicht auf den Hacken sitzt? Prost. Oh, die Leute haben recht. Die Toten wachsen uns über den Kopf. Gestern 10 Millionen. Heute sind es schon 30. Morgen kommt einer und sprengt einen ganzen Erdteil in die Luft. Nächste Woche erfindet einer den Mord aller in 7 Sekunden mit 10 Gramm Gift. Sollen wir trauern? Prost! Ich habe das dunkle Gefühl, dass wir uns bei Zeiten nach einem anderen Planeten umsehen müssen. Prost! Die Leute haben recht. Ich gehe zum Zirkus. Die haben ja recht, Mensch. Der Oberst hat sich halb tot gelacht. Er sagt, ich müsste so auf die Bühne, humpelnd mit dem Mantel, mit der Visage, mit der Brille in der Visage und mit der Bürste auf dem Kopf. Der Oberst hat recht, die Menschheit lacht sich kaputt. Prost, es lebe der Oberst, der hat mir das Leben gerettet. Komm, klugger noch mal aus der Buddel. Prost. Wer Schnaps hat oder ein Bett oder ein Mädchen, der träume seinen letzten Traum. Morgen kann es schon zu spät sein. Der baue sich aus seinem Traum eine Arche Noah und segel saufend und singend über das Entsetzliche rüber in die ewige Finsternis. Die anderen ersaufen in Angst und Verzweiflung. Wer Schnaps hat, ist gerettet. Prost, es lebe der blutige Oberst. Es lebe die Verantwortung. Heil! Ich gehe zum Zirkus. Es lebe der Zirkus. Der ganze große Zirkus. Sehen Sie, gerade in der Kunst brauchen wir wieder eine Jugend, die zu allen Problemen aktiv Stellung nimmt. Eine mutige, nüchterne... Nüchtern, ja, ganz nüchtern muss ich sein. Revolutionäre Jugend. Wir brauchen einen Geist wie Schiller, der mit 20 seine Räuber machte. Wir brauchen einen Grabe, einen Heinrich Heine. So einen genialen, angreifenden Geist haben wir nötig. Eine unromantische, wirklichkeitsnahe und handfeste Jugend, die den dunklen Seiten des Lebens gefasst ins Auge sieht. Unsentimental, objektiv, überlegen. Junge Menschen brauchen wir. Eine Generation, die die Welt sieht und liebt, wie sie ist, die Wahrheit hochhält, Pläne hat, Ideen hat. Das brauchen keine tiefgründigen Weisheiten zu sein. Um Gottes Willen nichts Vollendetes, Reifes und Abgeklärtes. Das soll ein Schrei sein, ein Aufschrei ihrer Herzen. Frage, Hoffnung, Hunger. Hunger, ja, den haben wir. Aber jung muss diese Jugend sein, leidenschaftlich und mutig, gerade in der Kunst. Sehen Sie mich an! Ich stand schon als 17-Jähriger auf den Brettern des Kabaretts und habe dem Spießer die Zähne gezeigt und ihm die Zigarre verdorben. Was uns fehlt, das sind die Avantgardisten, die das graue, lebendige, leidvolle Gesicht unserer Zeit präsentieren. Ja, ja, immer wieder präsentieren. Gesichter, Gewehre, Gespenster. Irgendwas wird immer präsentiert. Übrigens, bei Gesicht fällt mir ein... Das ist ja ein ganz toller Apparat, den Sie da auf der Nase haben. Ja, meine Gasmaskenbrille. Die haben wir beim Militär bekommen, wir Brillenträger, damit wir auch unter der Gasmaske den Feind erkennen und schlagen konnten. Aber der Krieg ist doch lange vorbei. Wir haben doch längst wieder das dickste Zivilleben. Und Sie zeigen sich noch immer in diesem militärischen Aufzug. Das müssen Sie mir nicht übel nehmen. Ich bin erst vorgestern aus Sibirien gekommen. Vorgestern? Ja, vorgestern. Sibirien? Grässlich, was? Grässlich. Ja, der Krieg. Aber die Brille, haben Sie denn keine andere? Ich bin glücklich, dass ich wenigstens diese habe. Das ist meine Rettung. Es gibt doch sonst keine Rettung. Keine Brillen, meine ich. Ja, haben Sie denn nicht vorgesorgt, mein Guter? Wo, in Sibirien? Ach, natürlich, dieses dumme Sibirien. Sehen Sie, ich habe mich eingedeckt mit Brillen. Ja, Köpfe.

Nur der Mond hat gegrinst und der Mond, der grinst noch. Durch ein Loch in der Gardine. Da hab ich mir um Mitternacht ein neues Mädchen angelacht. Von Deutschland hat sie nichts gesagt. Und Deutschland hat auch nicht nach uns gefragt. Die Nacht war kurz, der Morgen kam. Und da stand einer vor der Tür. Der hatte nur ein Bein. Und das war ihr Mann. Die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt. Und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond hat gegrinst. Und der Mond, der grinst noch. Durch ein Loch in der Gardine. Nun lauf ich wieder draußen rum. Und in mir geht das Lied herum. Das Lied von der Sau. Das Lied von der Sau. Das Lied von der sauberen Soldatenfrau. So übel nicht? Nein, nein, wirklich nicht so übel. Ganz brav schon. Für einen Anfänger sehr brav. Aber das Ganze hat natürlich noch zu wenig Esprit, mein lieber junger Mann. Das schillert nicht genug. Der gewisse Glanz fehlt. Das ist natürlich noch keine Dichtung. Es fehlt noch das Timbre und die diskrete, bekannte Erotik, die gerade das Thema Ehebruch verlangt. Das Publikum will gekitzelt werden und nicht gekniffen. Aber sonst ist es sehr brav für Ihre Jugend. Die Ethik und die tiefere Weisheit fehlt noch. Aber wie gesagt, für einen Anfänger doch nicht so übel, lieber Freund. Warten wir noch ein paar Jährchen. Warten? Ich habe noch Hunger. Ich muss doch arbeiten. Ja, aber Kunst muss reifen. Das ist alles zu grau, zu nackt. Sie machen mir das Publikum böse. Nein, nein, nein. Wir können die Leute nicht mit Schwarzbrot füttern, wenn sie Biskuit verlangen. Gedulden Sie sich noch. Arbeiten Sie an sich. Feilen Sie. Reifen Sie. Dies ist schon ganz brav, wie gesagt. Aber es ist noch keine Kunst. Kunst, Kunst. Aber es ist doch die Wahrheit. Ja, Wahrheit. Mit der Wahrheit hat die Kunst doch nichts zu tun. Nein. Mit der Wahrheit kommen Sie nicht weit. Nein. Damit machen Sie sich doch nur unbeliebt, junger Freund. Wo kämen wir hin, wenn alle Leute plötzlich die Wahrheit sagen wollten? Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen? Hm? Nur wer? Das sind die Tatsachen, die Sie nie vergessen dürfen. Ja, ja, ich verstehe. Danke auch. Langsam verstehe ich schon. Das sind die Tatsachen, die man nie vergessen darf. Die man nie vergessen darf. Mit der Wahrheit kommt man nicht weit. Mit der Wahrheit macht man sich nur unbeliebt. Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen? Ja, ja, langsam verstehe ich schon. Das sind so die Tatsachen. Aber junger Freund, warum gleich so empfindlich? Schnaps, der war alle und die Welt war grau. Wie das Fell einer alten Sau. Der Weg in die Elbe geht geradeaus. Bleib hier, Beckmann. Die Straße ist hier, hier oben. Die Straße stinkt nach Blut. Hier haben sie die Wahrheit massakriert. Meine Straße will zur Elbe. Und die geht hier unten. Komm, Beckmann, du darfst nicht verzweifeln. Die Wahrheit lebt. Mit der Wahrheit ist das wie mit einer stadtbekannten Hure. Jeder kennt sie, aber es ist peinlich, wenn man ihr auf der Straße begegnet. Komm, Beckmann, irgendwo steht immer eine Tür offen. Ja, für Shirley Temple oder Schmeling. Aber ich bin bloß Beckmann, mit einer ulkigen Brille und einer ulkigen Frisur. Und weil ich nur Beckmann bin und nicht Mozart, deswegen sind alle Türen zu, Bums. Deswegen stehe ich draußen, Bums, mal wieder, Bums, und immer noch, Bums, und immer wieder draußen, Bums. Und weil ich ein Anfänger bin, deswegen kann ich nirgendwo anfangen. Und weil ich zu leise bin, bin ich kein Offizier geworden. Und weil ich zu laut bin, mache ich das Publikum bange. Und weil ich ein Herz habe, das nachts schreit über die Toten, deswegen muss ich erst wieder ein Mensch werden. Im Anzug von Herrn Oberst. Ich will nach Hause, aber alle Straßen sind finster. Nur die Straße nach der Elbe runter, die ist hell. Oh, die ist hell. Bleib hier, Beckmann. Deine Straße ist doch hier. Hier geht es nach Hause. Du musst nach Hause, Beckmann. Dein Vater sitzt in der Stube und wartet. Und deine Mutter steht schon an der Tür. Sie hat deinen Schritt erkannt. Nach Hause! Ja, ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mutter. Hier ist deine Straße. Unser Haus steht noch. Und es hat eine Tür. Und die Tür ist für mich da.

Sie können doch nicht so einfach stillschweigend wegsterben. Na, Sie sind vielleicht eine Marke, Sie komischer Sohn. Na gut, schwamm drüber. 1000 Tage Sibirien ist auch kein Spaß. Verstehe schon, wenn man dabei durchdreht und in die Knie geht. Die alten Beckmanns konnten nicht mehr, wissen Sie. Hatten sich ein bisschen verausgabt im Dritten Reich, das wissen Sie doch. Was braucht so ein alter Mann noch Uniform zu tragen? Und dann war er auch ein bisschen doll auf die Juden, das wissen Sie doch. Die regten seine Galle an. Er wollte sie alle eigenhändig nach Palästina jagen, hat er immer gedonnert. Im Luftschutzkeller, wissen Sie, immer wenn eine Bombe runterging, hat er einen Fluch auf die Juden losgelassen. War ein bisschen sehr aktiv, Ihr alter Herr. Und als das braune Zeitalter vorbei war, da haben sie ihn dann hochgehen lassen, den Herrn Vater. Warum konnte er auch seinen Mund nicht halten? War eben zu aktiv, der alte Beckmann. Sagen Sie, ich freue mich schon die ganze Zeit über das drollige Ding, was Sie da als Brille auf die Nase gebastelt haben. Das kann man doch nicht als vernünftige Brille ansprechen. Haben Sie denn keine normale, Junge? Nein, das ist eine Gasmaskenbrille. Die bekamen die Soldaten, die... Ja, ja, kenne ich doch, weiß ich doch. Nein, aber aufsetzen würde ich sowas nicht. Dann lieber zu Hause bleiben. Das wäre was für meinen Alten. Wissen Sie, was der zu Ihnen sagen würde? Der würde sagen, Mensch, Junge, nimm doch das Brückengeländer aus dem Antlitz. Weiter. Was ist mit meinem Vater? Erzählen Sie doch weiter. Es war gerade so spannend. Los, weiter, Frau Kramer, immer weiter. Da ist nichts mehr zu erzählen. An die Luft gesetzt haben Sie Ihren Papa. Ohne Pension, versteht sich. Und dann sollten Sie auch noch aus der Wohnung raus. Nur den Kochtopf durften Sie behalten. Das war natürlich trübe. Und das hat den beiden Alten den Rest gegeben. Da konnten sie wohl nicht mehr und sie mochten auch nicht mehr. Na, da haben sie sich dann selbst endgültig entnazifiziert. Das war wieder konsequent von ihrem Alten, das muss man ihm lassen. Was haben Sie? Sich selbst... Entnazifiziert, das sagen wir so, wissen Sie? Tja, die alten Herrschaften von Ihnen hatten nicht mehr die rechte Lust. Einen Morgen lagen sie steif und blau in der Küche. So was Dummes, sagte mein Alter. Von dem Gas hätten wir einen ganzen Monat kochen können. Ich glaube, es ist gut, wenn Sie die Tür zumachen. Ganz schnell. Ganz schnell. Und schließen Sie ab. Machen Sie ganz schnell Ihre Tür zu, sage ich Ihnen. Machen Sie. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Doch, Beckmann, doch, man hält das aus. Nein, ich will das alles nicht mehr aushalten. Geh weg, du blödsinniger Ja-Sager. Geh weg. Nein, Beckmann, deine Straße ist hier oben. Deine Straße ist noch lang. Man hält das wohl aus. Oh ja, man hält das aus auf dieser Straße und geht weiter. Man hält es aus. 2 Tote. Wer redet heute von 2 Toten? Du siehst das alles durch deine Gasmaskenbrille. Du siehst alles verbogen, Beckmann. Früher gab es Zeiten, Beckmann, wo die Zeitungsleser abends tief aufseufzten, wenn sie lasen, dass in Alaska 2 Mädchen im Eis erfroren waren. Früher, früher, früher! Wann war das? Vor 10.000 Jahren? Heute tun es nur noch Totenlisten mit 6 Nullen. Und die Zahlen bedeuten... Hör nicht hin, Beckmann. Hör hin! Sie bedeuten Tote, Halbtote, Granatentote, Splittertote, Hungertote, Bombentote, Eissturmtote, Ozeantote, Verzweiflungstote, Verlorene, Verlaufene, Verschollene. Und diese Zahlen haben mehr Nullen, als wir Finger an der Hand haben. Hör nicht hin. Hör nicht hin? Ist das deine ganze Antwort? Millionen Tote, Halbtote, Verschollene. Das ist alles gleich. Und du sagst, hör nicht hin. Hör nicht hin. Lebe. Dieses Leben? Nein, dieses Leben ist weniger als nichts. Ich mach nicht mehr mit, du. Mach mit. Das Leben ist lebendig, Beckmann. Sei mitlebendig. Sei still! Das Leben ist so. 1. Akt, grauer Himmel, es wird einem wehgetan. 2. Akt, grauer Himmel, man tut wieder weh. 3. Akt, es wird dunkel und es regnet. 4. Akt, es ist noch dunkler, man sieht eine Tür. 5. Akt, es ist Nacht, tiefe Nacht, und die Tür ist zu. Man steht draußen, draußen vor der Tür. An der Elbe steht man, an der Seen, an der Wolga, am Mississippi. Man steht da, spinnt, friert, hungert und ist verdammt müde. Und dann auf einmal plumpst es und die Wellen machen niedliche, kleine, kreisrunde Kreise und dann rauscht der Vorhang. Fische und Würmer spendieren einen lautlosen Beifall. So ist das! Ist das viel mehr als nichts? Ich mach jedenfalls nicht mehr mit. Mein Gähnen ist so groß wie die weite Welt. Schlaf nicht ein, Beckmann. Du musst weiter. Was sagst du? Du sprichst dir auf einmal so leise. Steh auf, Beckmann. Die Straße wartet. Die Straße wird wohl auf meinen müden Schritt verzichten müssen. Warum bist du denn so weit weg? Ich kann dich gar nicht mehr. Kaum noch verstehen. Beckmann, Beckmann. Hm? Beckmann, du schläfst ja. Ja, ich schlafe. Wach auf, Beckmann, du musst leben. Nein, ich denke gar nicht daran aufzuwachen. Ich träume gerade. Ich träume einen wunderschönen Traum. Träum nicht weiter, Beckmann. Du musst leben. Leben? Ach wo, ich träume doch gerade, dass ich sterbe. Steh auf, sage ich, lebe. Nein, aufstehen mag ich nicht mehr. Ich träume doch gerade so schön. Ich liege auf der Straße und sterbe. Die Lunge macht nicht mehr mit. Das Herz macht nicht mehr mit. Und die Beine nicht. Der ganze Beckmann macht nicht mehr mit, hörst du? Glatte Befehlsverweigerung. Unteroffizier Beckmann macht nicht mehr mit. Komm, Beckmann, du musst weiter. Weiter? Abwärts, meinst du, weiter abwärts. Es ist so schön zu sterben, du, das habe ich nicht gedacht. Ich glaube, der Tod muss ganz erträglich sein. Es ist doch noch keiner wieder zurückgekommen, weil er den Tod nicht aushalten konnte. Vielleicht ist er ganz nett, der Tod. Vielleicht viel netter als das Leben. Vielleicht. Ich glaube sogar, ich bin schon im Himmel. Ich fühle mich gar nicht mehr. Und das ist wie im Himmel sein, sich nicht mehr fühlen. Und da kommt auch ein alter Mann. Der sieht aus wie der liebe Gott. Ja, beinahe wie der liebe Gott. Nur etwas zu theologisch und so weinerlich. Ob das der liebe Gott ist? Guten Tag, alter Mann. Bist du der liebe Gott? Ich bin der liebe Gott, mein Junge. Mein armer Junge. Ach, du bist also der liebe Gott. Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen, ja? Oder du selbst? Die Menschen nennen mich den lieben Gott. Seltsam. Ja, das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Da sind wohl die Zufriedenen, die Satten, die Glücklichen. Und die, die Angst vor dir haben. Mein Kind, mein armes... Wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, als du meinen kleinen Jungen von einer brüllenden Bombe zerreißen ließt? Warst du da lieb, als du ihn ermorden ließt, lieber Gott, ja? Ich habe ihn nicht ermorden lassen. Nein, richtig. Du hast es nur zugelassen. Du hast nicht hingehört, als er schrie und als die Bomben brüllten. Wo warst du da eigentlich, als die Bomben brüllten, lieber Gott? Oder warst du lieb, als von meinem Spätrupp 11 Mann fehlten, 11 Mann zu wenig, lieber Gott? Und du warst gar nicht da, lieber Gott. Die 11 Mann haben gewiss laut geschrien in dem einsamen Wald, aber du warst nicht da, einfach nicht da, lieber Gott. Warst du in Stalingrad lieb, lieber Gott? Warst du da lieb, wie? Ja? Wann warst du eigentlich lieb, Gott? Wann? Wann hast du dich jemals um uns gekümmert, Gott? Keiner glaubt mehr an mich. Du nicht. Keiner. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt und um den sich keiner mehr kümmert. Ihr kümmert euch nicht um mich. Hat auch Gott Theologie studiert? Wer kümmert sich um wen? Ach, du bist alt, Gott. Du bist unmodern. Du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Wo bist du heute Abend? Hast du dich von uns gewandt? Hast du dich ganz in deine schönen alten Kirchen eingemauert, Gott? Hörst du unser Geschrei nicht durch die zerklärten Fenster, Gott? Wo bist du? Meine Kinder haben sich von mir gewandt, nicht ich von ihnen. Ihr von mir. Ihr habt euch von mir gewandt. Geh weg, alter Mann. Du verdirbst mir meinen Tod. Du bist ein tintenblütiger Theologe. Geh weg. Du bist weinerlich, alter, alter Mann. Mein Junge, mein armer Junge. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es doch nicht ändern. Ja, das ist es, Gott. Du kannst es nicht ändern. Wir fürchten dich nicht mehr. Wir lieben dich nicht mehr. Deine Hosen sind zerfranst, deine Sohlen durchlöchert und deine Stimme ist leise geworden. Wir können dich nicht mehr hören. Nein. Keiner hört mich. Keiner mehr. Ihr seid zu laut. Oder bist du zu leise, Gott? Geh, alter Mann. Sie haben dich in den Kirchen eingemauert. Wir hören einander nicht mehr. Geh. Aber sieh zu, dass du vor Anbruch der restlosen Finsternis irgendwo ein Loch oder einen neuen Anzug findest oder einen dunklen Wald. Sonst schieben sie dir nachher alles in die Schuhe, wenn es schiefgegangen ist. Und fall nicht im Dunkeln, alter Mann. Der Weg ist sehr abschüssig und liegt voller Gerippe. Halte die Nase zu, Gott. Und dann schlaf auch gut, alter Mann. Schlaf weiter so gut. Gute Nacht. Einen neuen Anzug oder einen dunklen Wald? Meine armen, armen Kinder. Mein lieber Junge. Ja, geh. Gute Nacht. Meine armen, armen Kinder. Die alten Leute haben es heute am schwersten, die sich nicht mehr auf die neuen Verhältnisse umstellen können. Wir stehen alle draußen. Auch Gott steht draußen. Und keiner macht ihm mehr eine Tür auf. Nur der Tod. Der Tod hat zuletzt doch noch eine Tür für uns. Und dahin bin ich unterwegs. Du musst nicht auf die Tür warten, die der Tod uns aufmacht. Das Leben hat 1000 Türen. Wer verspricht dir, dass hinter der Tür des Todes mehr ist als nichts? Und was ist hinter den Türen, die das Leben uns aufmacht? Das Leben. Das Leben selbst. Komm, du musst weiter. Ich kann nicht mehr. Hörst du, wie meine Lungen rasseln? Du kannst. Deine Lungen rasseln nicht. Meine Lungen rasseln? Was soll denn sonst so rasseln? Hör doch. Was denn sonst? Da kommt ein Straßenfeger. Und sein Besen kratzt wie eine Asthmalunge über das Pflaster. Und der Straßenfeger hat rote Streifen an den Hosen. Es ist ein Generalstraßenfeger. Straßenfeger? Ich bin kein Straßenfeger. Du bist kein Straßenfeger? Was bist du denn? Ich bin ein Angestellter des Beerdigungsinstitutes Abfall und Verwesung. Du bist der Tod. Und du gehst als Straßenfeger? Heute als Straßenfeger, gestern als General. Der Tod darf nicht wählerisch sein. Tote gibt es überall. Und heute liegen sie sogar auf der Straße. Gestern lagen sie auf dem Schlachtfeld. Da war der Tod General. Vom General zum Straßenfeger. Sind die Toten so im Kurs gesunken? Sie sinken. Sie sinken. Kein Salut, kein Sterbegeläut, keine Grabrede, kein Kriegerdenkmal. Musst du schon weiter? Bleib doch hier. Nimm mich mit. Tod. Tod, du vergisst mich ja. Tod. Ich vergesse keinen. Mein Wesen spielt alte Kameraden. Ich vergesse keinen. Tod, lass mir die Tür offen. Tod, mach die Tür nicht zu. Tod. Meine Tür steht immer offen. Immer. Morgens, nachmittags, nachts. Im Licht und im Nebel. Immer ist meine Tür offen. Immer. Überall. Hörst du, wie meine Lunge rasselt? Wie der Besen eines Straßenfegers. Und der Straßenfeger lässt die Tür weit offen. Und der Straßenfeger heißt Tod. Und sein Besen macht wie meine Lunge. Wie eine alte, heißere Uhr. Beckmann, steh auf. Atme dich gesund. Du musst leben. Alles lebt. Neben dir, links, rechts, vor dir. Die anderen. Und du? Wo bist du? Die anderen? Wer ist das? Der Oberst? Der Direktor? Frau Kramer? Leben mit ihnen. Oh, ich bin so schön tot. Die anderen sind weit weg und ich will sie nie wiedersehen. Die anderen sind Mörder. Beckmann, du lügst. Ich lüge? Sind sie nicht schlecht? Sind sie gut? Du kennst die Menschen nicht. Sie sind gut. Oh, sie sind gut. Und in aller Güte haben sie mich umgebracht. Totgelacht. Du lügst, Beckmann. Die Menschen trauern um deinen Tod, Beckmann. Und deine Leiche liegt ihnen nachts noch lange im Wege, wenn sie einschlafen wollen. Sie gehen nicht vorbei. Doch, ja, sage, das tun sie. Das tun sie nicht. Pass auf, siehst du, da kommt schon einer. Kennst du ihn noch? Es ist der Oberst, der mich mit seinem alten Anzug zum neuen Menschen machen wollte. Herr Oberst! Herr Oberst! Donnerwetter, gibt es denn schon wieder Bettler? Ist ja ganz wie früher. Eben, Herr Oberst, eben. Es ist alles ganz wie früher. Sogar die Bettler kommen aus denselben Kreisen. Aber ich bin gar kein Bettler, Herr Oberst, nein. Ich bin eine Wasserleiche. Ich bin desertiert, Herr Oberst. Ich war ein ganz müder Soldat, Herr Oberst. Ich hieß gestern Unteroffizier Beckmann, Herr Oberst. Erinnern Sie sich noch? Beckmann. Ich war ein bisschen weich, nicht wahr, Herr Oberst? Ja? Und morgen Abend werde ich dumm und stumm und aufgedunsen an den Strand von Blankenese treiben. Grässlich wie, Herr Oberst? Und Sie haben mich auf Ihrem Konto, Herr Oberst. Grässlich wie? 2011 plus Beckmann macht 2012. 2012 nächtliche Gespenster. Ich kenne Sie doch gar nicht, Mann. Nie von einem Beckmann gehört. Was hatten Sie denn für einen Dienstgrad? Aber Herr Oberst werden sich doch noch an seinen letzten Mord erinnern. Der mit der Gasmaskenbrille und der Sträflingsfrisur und dem steifen Bein. Unteroffizier Beckmann, Herr Oberst. Richtig, der. Da sehen Sie, diese unteren Dienstgrade sind durch die Bank doch alle verdächtig. Torfköppe, Raisonneure, Pazifisten, Wasserleichenaspiranten. Sie haben sich ersoffen. Ja, Sie waren einer von denen, die ein bisschen verwildert sind im Krieg, ein bisschen entmenschlicht, ohne jegliche soldatische Tugend. Unschöner Anblick, sowas. Ja, nicht wahr, Herr Oberst? Unschöner Anblick, diese vielen dicken, weißen, weichen Wasserleichen heutzutage. Und Sie sind der Mörder, Herr Oberst, Sie! Halten Sie das eigentlich aus, Herr Oberst, Mörder zu sein? Wie fühlen Sie sich so als Mörder, Herr Oberst? Wieso, bitte, ich? Doch, Herr Oberst, Sie haben mich in den Tod gelacht. Ihr Lachen war grauenhafter als alle Tote der Welt, Herr Oberst. Sie haben mich in den Tod gelacht, Herr Oberst! So? Naja. War einer von denen, die sowieso vor die Hunde gegangen wären. Na, guten Abend. Angenehme Nachtruhe, Herr Oberst. Und vielen Dank für den Nachruf. Hast du gehört? Ja-Sager, Menschenfreund. Nachruf auf einen ertrunkenen Soldaten. Epilog eines Menschen für einen Menschen. Du träumst, Beckmann. Du träumst. Die Menschen sind gut. Du bist ja so heiser. Hat es dir die Stimme verschlagen? Oh ja, die Menschen sind gut. Ich träume ja nur. Ich will nicht ungerecht sein. Die Menschen sind gut. Der Oberst ist satt, gesund und hat eine wollene Unterhose an. Abends hat er ein Bett und eine Frau. Beckmann, träume nicht weiter. Steh auf, lebe. Du träumst alles schief. Und der andere, der hungert, der humpelt und hat nicht mal ein Hemd. Du träumst, Beckmann. Steh auf, lebe. Komm, sieh, die Menschen sind gut. Und sie gehen an meiner Leiche vorbei. Da kommt der Direktor von dem Kabarett. Soll ich mit ihm ein Interview machen? Hallo, Herr Direktor! Wie? Ja? Was ist? Kennen Sie mich? Nein. Doch. Warten Sie mal. Gasmaskenbrille, Russenfrisur, Soldatenmantel. Ja, der Anfänger mit dem Ehebruchschanson. Wie hießen Sie denn gleich? Beckmann. Richtig, na und? Sie haben mich ermordet, Herr Direktor. Aber mein Lieber... Doch, weil Sie feige waren. Weil Sie die Wahrheit verraten haben. Sie haben mich in die nasse Elbe getrieben, weil Sie dem Anfänger keine Chance gaben, anzufangen. Ich wollte arbeiten. Ich hatte Hunger. Aber Ihre Tür ging hinter mir zu. Sie haben mich in die Elbe gejagt, Herr Direktor. Müssen ja ein sensibler Knabe gewesen sein. Laufen in die Elbe, in die nasse... In die nasse Elbe, Herr Direktor. Und da habe ich mich mit Elbwasser volllaufen lassen, bis ich satt war. Einmal satt, Herr Direktor, und dafür tot. Tragisch, was? Wäre das nicht ein Schlager für Ihre Revue? Chanson der Zeit. Einmal satt und dafür tot. Das ist ja schaurig. Sie waren einer von denen, die ein bisschen sensibel sind. Unangebracht heute, durchaus fehl am Platz. Sie waren ganz wild auf die Wahrheit versessen, Sie kleiner Fanatiker. Hätten mir das ganze Publikum kopfscheu gemacht mit Ihrem Gesang. Und da haben Sie mir die Tür zugeschlagen, Herr Direktor. Und da unten lag die Elbe. Die Elbe, ja. Ersoffen, aus, arme Sau, vom Leben überfahren, erdrückt und breitgewalzt, einmal satt und dafür tot. Ja, wenn wir alle so empfindlich sein wollten. Aber das sind wir ja nicht, Herr Direktor. So empfindlich sind wir ja nicht. Na, weiß Gott nicht, nein. Sie waren eben einer von denen, von den Millionen, die nun mal humpelnd durchs Leben müssen und froh sind, wenn sie fallen. In die Elbe, in die Spree, in die Themse, wohin ist egal. Eher haben sie doch keine Ruhe. Und Sie haben mir den Fußtritt gegeben, damit ich fallen konnte. Unsinn. Wer sagt denn das? Sie waren prädestiniert für tragische Rollen. Aber der Stoff ist toll. Ballade eines Anfängers. Die Wasserleiche mit der Gasmaskenbrille. Schade, dass das Publikum sowas nicht sehen will. Schade. Angenehme Nachtruhe, Herr Direktor. Träum ich? Sehe ich alles verzerrt durch diese elende Gasmaskenbrille? Sind alles Marionetten? Sie haben alle dieselben gleichen, gleichgültigen, entsetzlichen Visagen. Und sie reden alle so unendlich viel. Und wenn man dann um ein einziges Ja bittet, sind sie stumm und dumm wie, ja, eben wie die Menschen. Und feige sind sie. Sie haben uns verraten, so furchtbar verraten. Wie wir noch ganz klein waren, da haben sie Krieg gemacht. Und als wir größer waren, da haben sie vom Krieg erzählt, begeistert. Immer waren sie begeistert. Und als wir dann noch größer waren, da haben sie sich auch für uns einen Krieg ausgedacht. Und da haben sie uns dann hingeschickt. Und sie waren begeistert. Immer waren sie begeistert. Und keiner hat uns gesagt, wo wir hingingen. Keiner hat uns gesagt, ihr geht in die Hölle. Oh nein, keiner. Sie haben Marschmusik gemacht und Kriegsberichte und Aufmarschpläne und Heldengesänge und Blutorden. So begeistert waren sie. Und dann war der Krieg endlich da. Und dann haben sie uns hingeschickt. Und sie haben uns nichts gesagt. Nur Macht's gut, Jungens, haben sie gesagt. Macht's gut, Jungens. So haben sie uns verraten, so furchtbar verraten. Und jetzt sitzen sie hinter ihren Türen. Herr Studienrat, Herr Direktor, Herr Gerichtsrat, Herr Oberarzt. Jetzt hat uns keiner hingeschickt, nein, keiner. Alle sitzen sie jetzt hinter ihren Türen. Und ihre Türen haben sie fest zu. Und wir stehen draußen. Und von ihren Kathetern und von ihren Sesseln zeigen sie mit dem Finger auf uns. So haben sie uns verraten, so furchtbar verraten. Und jetzt gehen sie an ihrem Mord vorbei. Einfach vorbei. Sie gehen an ihrem Mord vorbei. Sie gehen nicht vorbei, Beckmann. Du übertreibst, du träumst. Sieh auf das Herz, Beckmann. Sie haben ein Herz. Sie sind gut. Aber Frau Kramer geht an meiner Leiche vorbei. Nein, auch sie hat ein Herz. Frau Kramer? Ja? Haben Sie ein Herz, Frau Kramer? Wo hatten Sie Ihr Herz, Frau Kramer, als Sie mich ermordeten? Doch, Frau Kramer, Sie haben den Sohn von den alten Beckmanns ermordet. Haben Sie nicht auch seine Eltern miterledigt? Sie mit der ulkigen Brille sind in die Elbe gegangen? Dass ich mir das nicht gedacht habe. Kam mir gleich so melancholisch vor, Kleiner. Macht sich in die Elbe, nein, aber auch. Ja, weil Sie mir so herzlich und innig taktvoll das Ableben meiner Eltern vermittelten. Ihre Tür war die letzte. Und Sie ließen mich draußen stehen. Und ich hatte 1000 Tage, 1000 sibirische Nächte auf diese Tür gehofft. Sie haben einen kleinen Mord nebenbei begangen, nicht wahr? Es gibt eben Figuren, die haben egal Pech. Sie waren einer von denen. Sibirien, Gashahn, Ohlsdorf. War wohl ein bisschen happig. Geht mir ans Herz. Aber wo kommt man hin, wenn man alle Leute beweinen wollte? Sie sahen gleich so finster aus, Junge. Aber das darf uns nicht kratzen. Sonst wird uns das bisschen Margarine schlecht, das man auf Brot hat. Tja, man erlebt was. Jeden Tag macht sich einer davon. Ja, ja. Leben Sie wohl, Frau Kramer. Hast du gehört, andere? Nachruf einer Frau mit Herz auf einen jungen Mann. Hast du gehört, schweigsamer Antworter? Wach auf. Du sprichst ja plötzlich so leise. Du stehst ja plötzlich so weit ab. Du träumst einen tödlichen Traum, Beckmann. Wach auf. Lebe. Nimm dich nicht so wichtig. Jeden Tag wird gestorben. Soll die Ewigkeit voll Trauergeschrei sein? Steh auf. Ja, ich stehe auf. Denn da kommt meine Frau. Meine Frau ist gut. Nein, sie bringt ihren Freund mit. Aber sie war früher doch gut. Warum bin ich auch 3 Jahre in Sibirien geblieben? Sie hat 3 Jahre gewartet, das weiß ich, denn sie war immer gut zu mir. Die Schuld habe ich, aber sie war gut. Ob sie heute noch gut ist? Versuch es. Lebe. Du, erschrick nicht. Ich bin es. Sieh mich doch an. Dein Mann, Beckmann, ich. Du, ich habe mir das Leben genommen, Frau. Das hättest du nicht tun sollen, du, das mit dem anderen. Ich hatte doch nur dich. Du hörst mich ja gar nicht. Du! Ich weiß, du hast zu lange warten müssen. Aber sei nicht traurig, mir geht es jetzt gut. Ich bin tot. Ohne dich wollte ich nicht mehr. Du! Sieh mich doch an! Du! Sie hat mich nicht gehört. Sie kennt mich schon nicht mehr. Bin ich schon so lange tot? Sie hat mich vergessen und ich bin erst einen Tag tot. So gut, oh, so gut sind die Menschen. Und du? Ja-Sager? Hurra, Schreier, Antworter, du sagst ja nichts. Rede, du weißt doch sonst immer so viel. Da kommt das Mädchen, das dich aus der Elbe gezogen hat. Sie geht nicht an deinem Tod vorbei. Sie hat dich überall gesucht. Nein, sie hat mich nicht gesucht. Kein Mensch hat mich gesucht. Ich will nicht immer wieder daran glauben. Mich sucht kein Mensch. Das Mädchen hat dich überall gesucht. Ja, sage, du quälst mich. Geh weg. Fisch, Fisch, wo bist du? Kleiner, kalter Fisch. Ich? Ich bin tot. Oh, du bist tot? Und ich suche dich auf der ganzen Welt. Warum suchst du mich? Warum? Weil ich dich liebe, armes Gespenst. Und nun bist du tot? Ich hätte dich so gerne geküsst, kalter Fisch. Wenn ich nur nicht tot wäre. Oh, dann würden wir zusammen nach Hause gehen, zu mir. Soll ich leben? Hast du mich wirklich gesucht? Immerzu, dich. Und nur dich, die ganze Zeit über dich. Ach, warum bist du tot, armes, graues Gespenst? Willst du nicht mit mir lebendig sein? Ja, ja, ja, ich komme mit. Ich will mit dir lebendig sein. Oh, mein Fisch. Ich steh auf.